und Neid, Wertmüllisch und Blunder, die Welt ist voller Wunder. Wald und Flur sind voll von schönen Tieren, die Füße von Schiffen, welche Güter transportieren. In Krisengebieten, die Bomben krachen, viele Leute kaufen fragwürdige Sachen. Einige sind wertvoll, andere Plunder, ein jeder sieht's, die Welt ist voller Wunder. Vogelstimmen den Morgen begrüßen, Wissenschaftler forschen, damit wir mehr wissen. Böse Leute tun den Regenwald zerstören und es gibt so viele Kassetten zu hören. Einige sind wertvoll, andere plunder. Ein jeder sieht's, die Welt ist voller Wunder. Frieden und Krieg, Verlieren und Sieg, Reden und Sonne, Wut oder Wonne, Leben und Sterben, Reden und Scherben, Wertvolles und Plunder. Eine Party zu haben, bereitet immer Freude, sei es nun gestern, morgen oder heute. Wir können in Frieden und Freiheit leben, wenn wir die Dinge nehmen, so wie sie sich ergeben. Einige sind wertvoll, andere plunder, ein jeder sieht.